haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Außerirdische, erster Teil. In meinem Beruf bin ich mir einiges gewohnt. Leute möchten, dass ich ihre Kinder, ihren Dackel, ihre Katze, ihr Haus oder ihren guten Ruf vor wem auch immer beschütze und bewahre. Nie zuvor aber wurde ich von einem Klienten angeheuert, der in seiner Garage einen Alien gefangen hielt. Doch genau das kam an diesem lauschigen Frühsommertag auf mich zu. Er ist uns vor 4 Stunden in die Falle gegangen. Ein echter Außerirdischer. Und woran erkennt man das? Durch die geschlossene Garagentür. Die Geräusche. Hören Sie? Die sind typisch für intelligentes, außerterrestrisches Leben. So habe ich mir intelligente Wesen immer vorgestellt. Wir dürfen die Außerirdischen nicht mit unseren Wertvorstellungen messen. Was für uns schön ist, kann für andere Wesen schrecklich oder angsteinflößend sein. Und was genau erwarten Sie von mir? Sie sollen den Außerirdischen überwachen. Und wenn er außerirdische Waffen bei sich hat? Oh, er wird sie schon nicht gleich töten. Das ist nicht wie in den Filmen. Die echten Außerirdischen kommen aus Neugier zu uns. Vielleicht gelten Privatdetektive in anderen Galaxien als Delikatesse. Übernehmen Sie den Auftrag. Was ist, wenn er rauskommen will? Dann drücken Sie den roten Knopf an der Garagentür. Dadurch werden wir sofort benachrichtigt. Später werden wir versuchen, mit dem Wesen Kontakt aufzunehmen. Wieso später und nicht jetzt? Weil jetzt dann gleich im Fernsehen die Serie Ich war ein Alien läuft. Folge 24. Wir haben keine einzige verpasst. Das ist natürlich ein Grund, den richtigen Alien warten zu lassen. Genau. Hier wird er sicher verstehen, falls wir uns mit ihm in irgendeiner Form überhaupt unterhalten können. Aber vielleicht haben diese Wesen gar keine Augen und Ohren wie wir. Falls sie Antennen haben, können sie vielleicht fernsehen. Ja, vielleicht schauen die sich denselben Mist an wie sie. Heute läuft eine Doppelfolge, deshalb dauert es etwas länger. Sie bleiben hier und informieren uns umgehend, falls sich etwas tut in der Garage. Hier, meine Handynummer. Sie reichte mir einen Zettel mit der Nummer, die ich umgehend in mein Handy eintippte. Danach verschwanden die beiden seltsamen Wesen im Haus und ich wartete vor der Garage. Schon bald erhielt ich Gesellschaft. Was machen Sie hier? Maloney ist mein Name. Ich komme vom Planet der Affen und möchte hier eine Bananenplantage aufbauen. Gehören Sie etwa auch zu Präger und seiner Bande von Spinnern? Ich gehöre zu niemandem. Mein Auftrag besteht darin, Leute wie Sie von dieser Garage fernzuhalten. Hat Präger wieder ein Tonband aufgestellt? Er glaubt, dass Außerirdische nichts Gescheiteres zu tun haben, als bei ihm in der Garage zu übernachten. Und Sie glauben nicht daran? Wie könnte ich? Jeder einigermaßen intelligente Mensch weiß doch, dass es so nicht sein kann. Und weshalb sind Sie dann hier, wenn Sie nicht an den Humbug glauben? Präger hat auf seiner Homepage eine sensationelle Entdeckung angekündigt. Da wollte ich schnell vorbeischauen. In der Garage ist garantiert nichts. Vielleicht sind Sie ja die sensationelle Entdeckung. Mit ein wenig Schminke könnte man Sie durchaus als Alien verkaufen. Ich bin nicht verkäuflich und Schminke lasse ich nicht an meine Haut. Sie gehen jetzt besser weiter. Sie sollten einmal eines meiner Seminare besuchen. Da würden Sie die ganze Wahrheit erfahren. Die Außerirdischen sehen nämlich mitnichten so aus, wie Präger sich das vorstellt. Wieso sollten sie uns Menschen gleich? Sie werden es mir sicherlich gleich erklären. Außerirdische sind kugelförmig. Dafür habe ich Beweise. Viele ältere Herren sind ebenfalls kugelförmig. Das bringt das Alter und das Bier so mit sich. Kugeln. Richtige, schöne Kugeln. Lassen Sie sich das einmal durch den Kopf gehen. Ich nickte artig und atmete erleichtert auf, als der seltsame Kerl die Straße überquerte, in einen Wagen stieg und wegfuhr. Gleich darauf fuhren 2 andere Wagen weg. Eine Stunde lang tat sich überhaupt nichts. Die Geräusche in der Garage verstummten und meine beiden neuen Klienten ließen sich nicht blicken. Ich wollte schon einen Notruf wählen, als erneut jemand vor der Garage auftauchte. Ist er da drin? Wer soll da drin sein? Der Außerirdische. Ich möchte mich mit ihm paaren. Wenn das da drin tatsächlich eine Kugel ist, dann dürfte die Paarung mit gewissen Schwierigkeiten verbunden sein. Eine Kugel? War Trevor Hook auch schon hier? Dieser Idiot, der hat keine Ahnung. Sie aber kennen sich aus. Allerdings. Ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren intellektuell und spirituell mit außerirdischem Leben. Lassen Sie mich zu ihm. Ich bin bereit, mich hinzugeben. Das glaube ich Ihnen gerne. Aber hier darf niemand rein. Schon gar nicht mit unreinen Gedanken. Rufen Sie mich an, wenn da drin tatsächlich ein Alien steckt. Sie gab mir gerade ihre Karte, als meine Klientin Hand in Hand aus dem Haus kam. Das Antlitz der jungen Frau verfinsterte sich. Was macht sie hier? Ich habe ein Recht, hier zu sein, nicht wahr, Karn? Ich bin schließlich schon seit 10 Jahren Mitglied in Karls Zirkel. Ja, schon gut, aber du fasst ihn nicht an. Ist mein Auftrag damit erledigt? Keine außergewöhnlichen Vorkommnisse. Trevor Hook war auch da. Das dachte ich mir. Hat die Nachricht auf meiner Homepage gelesen und ist sofort hergefahren. Typisch. Macht sich über mich lustig, aber neugierig ist er schon. Der Außerirdische gibt keine Geräusche mehr von sich. Vielleicht braucht er eine neue Batterie. Das Tonband spult nicht automatisch zurück. Wir sollten uns ein neues kaufen. Die Geräusche kamen ab Band. Ich habe diese Geräusche selber auf dem Computer komponiert und generiert. Ich glaube, ich habe damit eine universelle Sprache geschaffen. Und das hat den Alien sprachlos gemacht. Ich öffne jetzt die Garage. Ja, Kamera läuft. Das ist aufregend. Endlich. Darauf habe ich schon so lange gewartet. Ihr dürft alle zusehen. Das macht mir nichts aus. Das überrascht mich nicht. Da liegt tatsächlich einer. Keine Kugel. Das wird diesem Trevor Hook eine Lehre sein. Mist, der Akku ist leer. Ausgerechnet jetzt läuft die Kamera nicht. Der sieht aber sehr menschlich aus. Darf ich ihn anfassen? Hände weg! Das ist kein Außerirdischer. Ja, jetzt, wo Sie es sagen, habe ich auch meine Bedenken. Ist das nicht Walter Lehmann? Ja, das könnte er sein. Ist er tot? Noch nicht ganz, wie mir scheint. Wer ist dieser Lehmann? Ja, er vertritt die Theorie, dass außerirdische Intelligenz in Form von Kristallen vorkommen könnte. Das wäre ja jammerschade. Können Sie reden? Tut so weh. Wurden Sie überfallen? Kopf tut so weh. Irrenhaus. Trevor. Hat er Trevor gesagt? Stirbt er? Ich rufe die Sanität. Ein wenig erleichtert bin ich ja schon. Wenn ich mir vorstelle, dass die Außerirdischen tatsächlich wie dieser Lehmann aussehen würden und ich mit so einem... Naja, ich würde es tun. Für den Fortschritt und den Frieden. Vielleicht sollten Sie jetzt mal den Mund halten. Irrenhaus. Lehmann verlor das Bewusstsein. Als die Sanität kam, war sein Puls so schwach, dass kaum noch Hoffnung für ihn bestand. Wir gingen ins Haus und Präger offerierte uns je ein Glas Pflümli. Danach warteten wir auf die Polizei. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Außerirdische, erster Teil. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Der Außerirdische. Zweiter Teil. Was bisher geschah? In einer Garage soll sich angeblich ein Außerirdischer aufhalten. Maloneys neuer Klient möchte, dass er die Garage bewacht, während er und seine Tochter sich einen Science-Fiction-Film im Fernsehen anschauen. Als Prägers Tochter schließlich die Garagentür öffnet, finden sie einen Mann, der offenbar niedergeschlagen worden ist. Auch er gehört zum Zirkel der Leute, die an die Ankunft der Außerirdischen auf Erden glauben. Außerirdische. In der Küche von Herrn Präger herrschte eisiges Schweigen, das erst einem nervösen Hüsteln und danach einem aufgeregten Durcheinandergerede wich, als die Polizei erschien. Dann herrschte wieder Ruhe. eben? Das wissen wir noch nicht. Er hat eine klaffende Wunde am Hinterkopf. Möglicherweise ist auch die Gehirnrinde betroffen. Wir haben eine Rinde am Kopf? Das ist ja eklig. Beruhigen Sie sich. Eine Gehirnrinde haben nur Menschen mit Gehirn. Für eine Frau, die noch immer bei Papa lebt, haben Sie eine ganz schön große Klappe. Keinen Streit jetzt. Wir sollten an Lehmann denken und ihm alles Gute wünschen. Was machen eigentlich Sie hier, Maloney? Ich sorge dafür, dass die Außerirdischen keine Kreuzworträtsel lösen müssen. Was für Außerirdische? Wir gingen davon aus, dass wir in der Garage auf einen Außerirdischen treffen würden. Ich habe die Garage so eingerichtet, dass sie auf Außerirdische attraktiv wirkt. Und habe die richtigen Töne gefunden. Mein Vater ist einer der profundesten Kenner außerirdischer Intelligenz. Ja. Karl Präger, möchten Sie ein Autogramm? Kann man das gegen ein paar Fußballerbildchen tauschen? Einem Kind aus der Nachbarschaft fehlen noch ein paar Franzosen. Mein Vater ist eine Kapazität. Vielleicht sollten wir uns über diesen Lehmann unterhalten. Wie kam er in die Garage? Ja, das ist ganz einfach. Die Garage steht meist offen für die Außerirdischen. Manchmal denke ich, es gibt sie gar nicht. Und ich sollte doch lieber mit einem richtigen Mann schlafen. Darüber sollten wir uns nachher eingehend unterhalten. Also, ich bitte euch. Lehmann ringt mit dem Tod. Und was machen wir? Lehmann ist ein Idiot. Hat der Verletzte etwas gesagt, bevor er nichts mehr sagen konnte? Er sagte, verbrennt die Kreuzworträtsel und macht aus dem Staat Gurkensalat. Tatsächlich, ja. Dann war der Überfall vielleicht politisch motiviert. Er sagte etwas ganz anderes. Irrenhaus. Und Trevor. Er nannte den Namen Trevor. Trevor Hug? Undenkbar, dass der etwas mit dem Überfall zu tun hatte. Es reicht. Ich will jetzt endlich eine klare Antwort. Hat dieser Lehmann den Namen Trevor genannt, bevor er bewusstlos wurde? Ja, ich glaube schon. Es klang danach. Ich bin mir ziemlich sicher. Undenkbar. Trevor Hug glaubt, dass außerirdisches Leben eine Kugelform haben muss. Ein solcher Mann erschlägt keinen anderen. Der ist schon erschlagen mit sich selbst. Erschlagen mit sich selbst? Jetzt reicht es aber. Ich will klare und einfache Sätze hören. Zum Beispiel, ich gestehe. Oder ich war es nicht. Ist das klar? Trevor Hug war es nicht. Ich war es nicht. Ich habe Durst. Ruhe, Maloney! Ich glaube, ich warte doch lieber, bis der richtige Außerirdische zu mir kommt. Eine Stunde später atmete ich tief durch. Leider wurde dieser schöne Moment durch den Umstand getrübt, dass noch immer ein Polizist neben mir stand. Er hatte sich allerlei Notizen gemacht. Folgendes, Maloney. Die Garage steht offen. Seltsame Laute dringen aus der Garage. Dieser Lehmann betritt die Garage. Jemand anderer betritt die Garage und schlägt Lehmann etwas auf den Kopf. Dieser jemand anderer schließt die Garage und verschwindet. Benötigte dieser jemand anderer keinen Schlüssel, um die Garage abzuschließen? Das geht automatisch, Maloney. Ein Schloss, das von selber einrastet. Das haben wir bereits überprüft. Dann könnte theoretisch jeder diesen Lehmann erschlagen haben. Noch lebt er, Maloney. Allerdings sei die Überlebenschance gering. Wenn wir Pech haben, dann wird daraus ein Mord. Und wissen Sie, was das heißt, Maloney? Sie sind gezwungen zu arbeiten. Viel schlimmer, Maloney. Sie zählen zu den Verdächtigen. Ich könnte Sie jetzt verhaften, auf der Stelle. Als ich kam, war die Garage verschlossen, Lehmann also bereits drin. Wenn tatsächlich so etwas wie ein Außerirdischer da reinspaziert, weshalb sollte er die Tür selber schließen? Das hat mir Herr Präger genau erklärt. Er hat diese Geräusche für die Außerirdischen komponiert. Dieser Code ist so etwas wie ein unibilateraler EU-Code. Nein, Moment. Er ist so etwas wie ein universaler Code. Jetzt habe ich es, Maloney. Dieser Code sagte dem Außerirdischen, er solle die Garagentür zumachen. Nur, dass da gar kein Außerirdischer drin war, sondern Lehmann. Genau, Maloney. Deshalb müssen wir jetzt herausfinden, was dieser Lehmann in der Garage zu suchen hatte. Ich ließ ihn spekulieren und machte mir meinen eigenen Reim. Als ich 2 Stunden später an Trevor Hooks Wohnungstür klingelte, hörte ich von innen bereits eine vertraute Stimme. Den Besuch hätte ich mir offenbar auch ersparen können. Üble Sache, Maloney. Dieser Mann heißt tatsächlich Trevor. Er ist unser Hauptverdächtiger. Aber das darf doch nicht wahr sein. Ich habe nichts mit dem Überfall zu tun. Es war doch ein Überfall, oder? Ich mag Lehmann. Ich mag sogar seine Theorien, auch wenn ich sie abwegig finde. Ich glaube Ihnen kein Wort. Wenn unsere Gefängnisse nicht überfüllt wären mit Politikern, die nachts in Villen eindringen, und Diebesbanden, die nichts dagegen unternehmen, hätte sie schon längst verhaftet. Denn nur habe ich jetzt etwas durcheinander gebracht. Ist egal. Hauptsache, dieser Lehmann hatte recht. Er hat den Namen Trevor genannt. Na, er kennt mich. Er kennt meine Theorie. Vielleicht hat er im Moment der Wahrheit, als er an der Schwelle zum Jenseits stand, erkannt, dass meine Theorie von den intelligenten außerirdischen Kugeln richtig ist. Intelligente Kugeln? Reden Sie von den Mozartkugeln? Er redet von Außerirdischen. Hat er außer Trevor sonst noch etwas gesagt? Irrenhaus. Das habe ich ganz deutlich verstanden. Trevor war eher undeutlich. Irrenhaus? Ja. Dieser unfähige Scharlatan wünschte mich ins Irrenhaus? Ich kann Ihnen verraten, dass die Psychiatrie nicht mehr so ist, wie sie früher war. Elektroschocks und tagelanges Betrachten von Schweizer Spielfilmen ist längst passé. Heute hat man für alles eine geeignete Pille. Trevor Hook wurde nicht verhaftet, aber man machte ihm klar, dass er von nun an beobachtet wurde. Im Spital ließ man nur die nächsten Angehörigen zu Lehmann. Ich versuchte es am nächsten Morgen trotzdem, kam aber nicht weit. Zu meiner Überraschung traf ich auf Frau Busch. Walter Lehmann ist vor einer Stunde gestorben. Sie haben ihn gut gekannt. Er war in mich verliebt, schon lange. Aber er hat es akzeptiert, dass ich mich zu höherem berufen fühle. Und Sie haben keine Ahnung, was er in Prägers Garage verloren hatte? Er mochte Präger, das weiß ich. Auch wenn er mit Prägers Theorien nicht viel anfangen konnte, aber seine eigenen waren ja auch ziemlich seltsam. Intelligente Kristalle. Was soll ich mir bloß darunter vorstellen? Sie schaute nachdenklich zu Boden. Wieder einmal war aus einem harmlosen Auftrag ein veritabler Mord geworden. Und wieder einmal gab es keinen Grund für mich, darüber froh zu sein. Aber genügend Gründe, dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Außerirdische, 2. Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Der Außerirdische, 3. und letzter Teil. Was bisher geschah? Maloney soll eine Garage bewachen, in die sich angeblich ein Außerirdischer verirrt hat. Es stellt sich heraus, dass ein paar seltsame Menschen tatsächlich daran glauben, auf diese Art und Weise auf extraterrestrisches Leben zu stoßen. Tatsächlich aber wird in der Garage ein anderer Alien-Forscher gefunden. Er ist niedergeschlagen worden und erlegt wenig später seinen Verletzungen. Kurz bevor er bewusstlos wurde, hat er offenbar den Namen seines Mörders verraten. Bei der Polizei herrschte rege Betriebsamkeit, weil gerade eine Delegation aus Osteuropa zu Besuch war. Alle standen vor dem großen Kaffeeautomaten und alle wunderten sich darüber, dass der Kaffee aus den Automaten überall gleich schlecht schmeckte. Wir verfolgen da eine neue Spur, Maloney. Darf ich raten? Sie haben die intergalaktische Interpol eingeschaltet und hoffen auf Hinweise aus dem Andromeda-Nebel. Dieser Lehmann war, wie alle anderen in die Tat Involvierten, besessen von dem Gedanken, dass es außerhalb der Erde intelligentes Leben gibt. Ich bin besessen von dem Gedanken, dass es außerhalb des Polizeipräsidiums intelligentes Leben gibt. Ich habe mich im Internet umgeschaut, Maloney. Das ist faszinierend. Da hat jeder dieser Spinner seine eigene Homepage. Einer behauptet, auf einem fernen Planeten könne es intelligentes Wasser geben. Man muss sich das einmal vorstellen. Wasser, das zu einem spricht. Wasser, das denkt. Das wäre immerhin eine Erklärung für gewisse Wasserköpfe, bei denen es blubbert, wenn sie angeblich nachdenken. Dieser Trevor Hook hat ein Alibi für die Tatzeit, ein verdammt gutes sogar. Er wird nämlich vom Bundesnachrichtendienst überwacht, schon seit Monaten. Dann glaubt die Regierung, dass Hooks Theorie von der Invasion der Kugeln tatsächlich Hand und Fuß hat. Hook ist Anarchist. Er will den Umsturz. Seine Theorien dienen ihm als Tarnung. Tatsächlich aber ist er Mitglied eines geheimen Netzes, das die Ablösung aller Regierungen durch alienfreundliche Personen vorantreibt. Er wurde rund um die Uhr beobachtet und kommt als Täter nicht in Frage. Dann sollten Sie sich aber schleunigst nach einem neuen Tatverdächtigen umsehen. Schon erledigt, Maloney. Ach. Wir gehen davon aus, dass dieser Lehmann ermordet wurde, weil es sich herausgestellt hat, dass seine Theorie stimmen könnte. Die Außerirdischen in Kristallform. Warum sollten Kristalle nicht intelligent sein, Maloney? Die Vorstellung ist doch faszinierend. Hängen da einfach so rum, wo niemand ahnt, dass sie denken können. Aber waren die Menschen früher nicht auch Höhlenbewohner? Vor dem Kaffeeautomaten standen noch immer die Osteuropäer und ein paar hiesige Beamte. Ein Installateur versuchte, ein Loch zu stopfen, das einer der Einheimischen mit einem Schuss aus seiner Dienstwaffe verursacht hatte. Ich fuhr zurück in mein Büro. Zur Mittagszeit erschien Frau Busch. Lehmanns letzte Worte wollen mir nicht aus dem Kopf. Wir standen alle da und haben die Worte gehört. Aber haben wir sie auch verstanden? Irrenhaus war ziemlich deutlich zu hören. Und Trevor. Aber sagte er tatsächlich Trevor? Wie auch immer, Trevor Hook hat ein Alibi. Er kommt als Täter nicht in Frage. Das überrascht mich nicht. Lehmann steckte in finanziellen Schwierigkeiten. Wussten Sie das? Bräger hat in seinem Haus einen großen Tresor mit all seinen Ersparnissen. Ein Tresor? Tresor und Trevor. Klingt doch ganz ähnlich, oder? Ah, Sie glauben, dass Lehmann sich via Garage Zutritt zu Prägers Haus und dessen Tresor verschaffen wollte und dabei überrascht und von Präger erschlagen wurde? Warum nicht? Danach hat er Sie engagiert und das Theater mit dem Alien veranstaltet und es im Internet herumposaunt, um von sich als Mörder abzulenken. Ich wünsche zwar nicht, dass es so war, aber vorstellen kann ich es mir schon. Da bei der Polizei vermutlich noch immer über die Qualitäten von Automatencafés und denkfähigen Kristallen diskutiert wurde, beschloss ich, Präger ganz alleine einen Besuch abzustatten. Er saß wie ein Häufchen Elend in einem viel zu großen Sessel und rauchte eine Zigarre. Jahrelang habe ich mich darauf vorbereitet, habe alles studiert, habe gebastelt, komponiert und jetzt das. Es war alles umsonst. Sie geben zu, Lehmann erschlagen zu haben. Ich? Sind Sie bescheuert? Weshalb sollte ich Lehmann töten? Weil er in Ihr Haus eindringen und den Tresor plündern wollte. Lehmann? Das glaube ich nicht. Wie viel Geld horten Sie zu Hause, Herr Präger? Alles, was ich besitze. Wenn die Außerirdischen landen, wird unser ganzes Wertesystem zusammenkrachen. Auch die Banken und unser monetäres System. Deshalb habe ich all mein Geld in Gold und Diamanten angelegt. Genug, um einen Einbruch zu riskieren. Ja, sicher. Aber weshalb sollte Lehmann mich bestehlen wollen? Er hat mich verehrt. Ja, früher zumindest. Er war einer meiner Schüler, bevor er sich eigene Theorien zurechtlegte. Ja, Kristalle halte ich immerhin für wahrscheinlicher als die albernen Kugeln, die Hook favorisiert. Weshalb sollte sich außerirdische Intelligenz ausgerechnet in ihre Garage verirren? Weil ich darin so etwas wie einen außergalaktischen, spirituellen Raum geschaffen hatte. Aber das wurde jetzt alles zerstört. Mit Lehmanns Tod hat sich alles verändert. Die Garage ist als Ort der Begegnung undenkbar geworden. Sehen Sie, selbst wenn Lehmann versucht hätte, bei mir einzubrechen, ich hätte ihn nie in der Garage überwältigt oder niedergeschlagen. Das klang plausibel. Ich verließ das Haus und schaute mir die Garage genauer an. Die Tür stand offen und es hingen seltsame, lampenartige Dinge an den Wänden. Zudem waren auf dem Boden Symbole aufgezeichnet. Als ich mich umdrehte, sah ich, dass ich nicht allein war. Hören Sie das? Klingt wie Glassplitter, wenn man darüber geht. Es sind aber keine Glassplitter. Tatsächlich. Sind das etwa Kristallsplitter? Ist hier eine außerirdische Intelligenz in die Brüche gegangen? Es ist Kristall. Unser Labor hat das beschädigt. Und am Hinterkopf des Toten wurden ebenfalls solche Splitter gefunden. Dann wurde Lehmann mit einem Kristall erschlagen. Die Welt ist aus den Fugen, Mallory. Es muss jemand aus dem Haus in die Garage gekommen sein. Sehen Sie hier, da lag Lehmann und hier fanden wir Splitter. Der Täter kam aus der Tür, die ins Haus führt. Träger lebt nicht alleine in dem Haus. Er hat eine Tochter. Das wissen wir, Maloney. Lieselotte Notter, geborene Präger. Lebte einige Jahre in Spanien, kam nach der Scheidung in die Schweiz zurück. Lebt von Sozialhilfe und wohnt im Haus ihres Vaters. Weshalb aber sollte sie Lehmann erschlagen? Ah, aus Notwehr. Weil sie den Einbruch beobachtet hat. Das könnte sein, Maloney. Wir warteten vor dem Haus auf Frau Notter. Sie erschien am späteren Nachmittag und machte einen ruhigen Eindruck. Während der Polizist versuchte, eine brauchbare Theorie zu entwickeln, hatte ich ganz andere Vorstellungen von dem, was in der Garage geschehen war. Mein Vater schläft. Es geht ihm nicht sehr gut. Wir wollen auch nicht zu Ihrem Vater. Wir wollen zu Ihnen. Ich habe nämlich eine frohe Botschaft für Sie. Wenn Sie Lehmann aus Notwehr erschlagen haben, dann kriegen Sie Umstände halber Milde. Ich meine, umgekehrt, Milde halber Umstände. Nein, ist auch egal. Sie sind verhaftet auf der Stelle. Ich? Folgendes. Sie erschlugen Lehmann mit einem Kristall. Mit einem Kristall. Geldgierig, wie Sie sind, werden Sie die Tatwaffe nicht entsorgt haben. Im Schlafzimmer meines Vaters liegt ein Kristall herum. Ich habe mich schon ein wenig über die braunen Flecken gewundert. Sie behaupten also, dass Ihr Vater der Täter ist. Damit käme sie Ihrem Ziel näher. Meinem Ziel? Was wissen Sie schon über meine Ziele? Lehmann und Frau Notter waren Komplizen. Beide hatten das gleiche Motiv. Geld. Das wird ja immer abenteuerlicher. Das verstehe ich jetzt auch nicht ganz, Maloney. Lehmann wurde von dieser Dame hier benutzt, damit sie an das Geld ihres Vaters herankommen konnte. Ich sage nichts mehr, das ist mir zu blöd. Ihr gemeinsamer Plan war, dafür zu sorgen, dass Präger in eine psychiatrische Klinik eingewiesen und entmündigt würde. Deshalb die Worte Irrenhaus und Tresor. Lehmann kam mit einem Kristall in die Garage. Wahrscheinlich ging er davon aus, dass Präger den Verstand verlieren würde, wenn er den Kristall in der Garage finden würde. Frau Notter hatte aber ganz andere Pläne. Sie griff den Kristall und erschlug Lehmann. Ist die Märchenstunde bald zu Ende? Wir werden diese Theorie in den Polizeicomputer eintippen und danach schauen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie zutrifft. Das ist heute kein Problem und wahrscheinlich werden wir auch winzige Kristallspuren an der Kleidung von Frau Notter finden. Dann suchen Sie mal schön. Die Polizei suchte und wurde fündig. Zusammen mit der Aussage ihres Vaters und der Aussage eines Anwalts, bei dem sich Frau Notter über die Modalitäten eines Entmündigungsverfahrens erkundigt hatte, reichte das, um die Tochter hinter Gitter zu bringen. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Außerirdische, dritter und letzter Teil.